So, hat einer der Mitleser was dagegen, wenn das aufgezeichnet wird? Ja, total. Hat einer was? Warte, ich frag mal die vier anderen. Kannst du die Tür zumachen? Nee, alles gut. Die haben nichts dagegen. Also die vier anderen in mir haben nichts dagegen. Ja, okay. Wie ist es mit dir? Alles okay. Alles gut. Super. Werden Zwischenrufe aufgezeichnet? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dieses Gerät kann nicht unterscheiden. So, wundervoll. Ich muss ein bisschen, sonst habe ich es nicht ganz so eilig, aber die Geschichte ist nicht so kurz. Und wir legen direkt los. Ich habe mir stimmkräftige Unterstützung geholt, wie ihr alle schon gemerkt habt. Die Geschichte ist aus dieser Anthologie, dieser wunderschönen Anthologie, die heißt Steampunk-Chroniken. Ätherwelt. Die Ätherwelt ist meine Welt und ganz viele Autoren durften da drin wildern. Die allererste Geschichte durfte aber ich schreiben, die heißt, das Leben ist nur ein Tag und eine Nacht. Schaffen wir es, die Tür zuzumachen oder ist euch dann, geht ihr kaputt dann? Super, super. So, wir müssen uns jetzt vorstellen, es ist früh am Morgen. Daisy wurde jeden Morgen erst dann wirklich lebendig, wenn sie ihren Garten betrat. Sie öffnete die Tür und ihre Katze drängte herein, um die letzten Reste der Wärme im Bett aufzusaugen. Später würden sie gemeinsam frühstücken. Daisy zog ihre Strickjacke enger um sich. Es war ein kühler Sommermorgen und der Morgentau malte alles glänzend. In der einen Hand hielt sie ihren Tee, mit der anderen zupfte sie die verwelkten Blätter des gestrigen Tages von der Geranie an der Mauer. Ihr Blick streifte die Pflanzen im Kräutergarten. Am Salat war eine Schnecke. Sie nahm das Tier vorsichtig beim Häuschen und setzte sie in den verwilderten Teil unter den Obstbäumen. Dort sollte sie sich am Unkraut laben. Die Äpfel strahlten rot angehaucht und Daisy war drauf und dran, sich einen davon zum Frühstück abzupflücken, aber sie waren noch nicht reif. Langsam ging sie tiefer in den Garten hinein. Die ersten Ausläufer des Äthers leckten bald um ihre Füße, aber sie zögerte nicht. Der Teil ihres Gartens, welcher hinter der rosenumrankten Pforte lag, war ihr der liebste. In diesem Zwischenreich, auf der einen Seite lag die normale Welt, auf der anderen Seite Fairy, gab es jeden Tag Überraschungen. Ein Stachelbeerbusch hatte ein zweites Mal geblüht und sie fasste die Frucht an, die sich innerhalb einer Woche entwickelt hatte. Eine frühe Biene blieb ruhig sitzen und Daisy hatte beinahe das Gefühl, sie müsse das Insekt um Erlaubnis fragen. Es wäre nicht das erste Mal. Aber die Biene putzte sich nur die Flügel. Also pflückte Daisy die Beere, die sich reif anfühlte, und der Duft der Frucht war herrlich verführerisch, als die Hülle prall in ihrem Mund platzte und eine Mischung aus Süße und Herbheit hinterließ, stellten sich ihr die Härchen an den Armen zu Berge. Wie bei fast allen Pflanzen, die hier in Fairy wuchsen, war da zusätzlich zu dem Geschmack, den die Zunge und die Nase wahrnehmen konnte, eine Komponente, die viele als magisch bezeichneten. Die Beere hinterließ das Gefühl eines langen Sommertages, der die Haut wundervoll streichelte und die Gedanken zufrieden Ruhe ließ. Es war dieser Moment des Glücks, wenn man entspannt eins mit sich und den Umständen ist. Diese Gefühle vergingen sofort wieder, aber manch einer war fast süchtig danach und die Produkte, die sie aus den Früchten herstellte, waren daher heiß begehrt und sicherten ihr den Lebensunterhalt. Leider war nichts sicher reproduzierbar, man wusste nie, was man bekam. Fairy war sprunghaft und auch schon mal hinterlistig. Bevor sie durch die Pforte in ihren weltlichen Garten zurückging, lauschte sie noch eine Minute in den Äther hinein. Aus irgendeinem Grund dachte sie, dass hier jemand sein müsste. Daisy wusste, dass der Nebel weiter hinten weiß wurde und sich dort der Zugang zu dieser anderen Welt befand. Heute war es, bis auf die Vögel, aber ganz still aus jener Richtung. Das war nicht jeden Tag so. Manchmal war an diesem Ort auch zu dieser Uhrzeit schon einiges los. Sie traf oft auf Ski, die in offizieller Mission unterwegs waren und den seitlichen Ausgang nutzten, der direkt in ein Botschaftsgebäude führte. Niemand konnte erklären, warum alles in Fairy so anders war. Und Wissenschaftler klopften regelmäßig an und wanderten durch ihren Garten und sie maßen und rechneten und erzählten etwas von Phasenverschiebungen oder Parallelwelten. Daisy lächelte. Ihr war das egal. Sie kannte die andere Welt gut. Es gab dort kaum etwas, was so war, wie die Menschen es gewohnt waren, und daher mieden die meisten das Land misstrauisch, obwohl die Ski sich über menschlichen Besuch freuten. Daisy selbst war schon lange nicht mehr dort gewesen, aber sie erinnerte sich glasklar an die fremdartige Schönheit. Sie verband Gutes und Schlechtes mit dem Feenreich. Seither reichte ihr das Zwischenreich, um sich jeden Tag überraschen zu lassen. Gleich wollte ein Käufer ein Dutzend Gläser Kirschmarmelade abholen, welches sie vor ein paar Tagen hergestellt hatte. Also ging sie zurück zum Haus und fand dabei die Schnecke wieder, die erneut den Weg zum Salat suchte. Hey. Sie hob das Tier vor ihr Gesicht und wartete, bis es sich von dem Schock erholt hatte und neugierig mit einem der Stielaugen nach draußen blinzelte. Hm. Hör zu, Herzchen, sagte Daisy, dies ist mein Salat und den brauche ich noch. Falls du ihn nicht in Ruhe lässt, dann sage ich der Elster Bescheid. Die Schnecke wedelte hektisch mit ihren Augenstielen und Daisy nickte. Ich mag euch, aber ich meine es ernst. Ich lebe davon. Hier gibt es genug anderes für dich. Pass auf, ich bring dich an den Teich, da ist Wasserkresse, die magst du sicher. Nachdem sie das Weichtier dort abgesetzt hatte, was von ein paar Fröschen nicht gutiert wurde, die mit lautem Platschen ihr Heil im Wasser suchten, trank sie den Rest des inzwischen kalt gewordenen Tees und machte sich auf den Weg ins Haus. Der Käufer kam und ging. Daisy machte sich fertig, sie wollte heute einiges ernten, es würde ein langer Tag werden. Gartenschere in die Kitteltasche, die weichen Handschuhe, der Korb. Sie sah sich um. Irgendetwas nagte an ihr. Hatte sie dem Kunden auch die Beipackzettel mitgegeben? Produkte aus Fairy hatten manchmal Nebenwirkungen und sie musste zu viele Fragen beantworten. Daher hatte sie irgendwann alles auf einem Faltblatt zusammengefasst. Sie ging noch einmal zurück in die Küche, aber dort war der Tisch leer, bis auf die Vase mit den Astern, die sie gestern geschnitten hatte. Ihre Katze saß bei der Haustür und putzte sich. Plötzlich hielt das Tier inne und starrte die Pfote noch in der Luft zur verschlossenen Barrikade zwischen Daisy und der Welt. Ein Atemzug. Daisy wusste auch bereits, dass es geschehen würde, aber trotzdem schauderte sie. Es klopfte. Mehrmals und energisch. Daisy blinzelte und für den winzigsten Moment dachte sie daran, es zu ignorieren. Aber dann riss sie sich zusammen, stellte den Korb auf den Tisch und öffnete die Tür. Daisy hatte einmal einen Vorgarten gehabt, aber den hatte die Welt geschluckt. Sie bezeichnete das draußen immer als die Welt, weil es für sie nur zwei Dinge gab, ihr Haus nebst Garten und die Welt. Ihr Haus hatte dicke Steinmauern, so wie man eben früher gebaut hatte. Früher, das war lange her. 1862 stand an der Fassade. Man hatte genutzt, was herumlag, und die Zwischenräume verputzt. Ein Kamin und ein Dach. Daisy war hier geboren und seit Jahren hatte sie das Haus nicht aus der Vordertür verlassen. Und jedes Mal, wenn sie jemandem die Tür öffnete, wappnete sie sich. Die Straße reichte beinahe bis an ihre Hauswand heran. Schnelle Vehikel brausten darüber. Die Luft war nicht rein, sie stank nach vielen Menschen. Äther waberte zerrissen umher und mit Schrecken hatte sie festgestellt, dass einige der Fortbewegungsmittel sogar den roten und gelben Äther nutzten. Die Reste fraßen sich in die Natur und hinterließen nur Verrottung. Heute hatte sie für diese moderne Welt keinen Blick übrig. Ihre Befürchtung wurde bestätigt. Heute war der Tag. Er war gekommen. Und sie sah wie immer als erstes seine Augen. Sie waren braun, aber nicht dunkel, sondern hell, mit einem Grünschimmer wie Haselnüsse. Und wie Haselnüsse konnten sie sehr hart sein. Sie verkrampfte ihre Hand um die Türklinke und alles in ihr sträubte sich. Aber sie konnte nicht zurück. Also erlaubte sie ihrem Blick, ihn vollständig anzusehen. Er war alt geworden. Er hatte sich nicht gehen lassen, aber die Schwerkraft forderte ihren Tribut. Seine Haare waren grau und schütter, die Schultern immer noch breit, aber der Rücken nicht mehr so stolz und gerade. Und dennoch war Stolz nach wie vor seine hervorragendste Eigenschaft. Er sprach aus den Kurven seines Mundes, aus dem makellosen Mantel und den geputzten Schuhen. Er trug Handschuhe und streckte ihr keine Hand zum Gruß entgegen. »Du«, sagte sie kapitulierend. Er nickte. Sie trat zur Seite, er würde hereinkommen, egal was sie tat, und er hatte jedes Recht dazu. Sie schloss die Tür hinter ihm. Die Katze nieste, als sich ein Faden gelber Äther in die Küche verirrt und einige Haare an ihrem Schwanz ansenkte. Daisy nahm den Reisigbesen und der Funke erlosch in den Stecken. »Ist es schon heute?«, fragte sie leise, während sie einen Kessel Wasser aufsetzte und das gute Geschirr aus dem Schrank holte. Sie wollte Zeit schinden. »Willst du das wirklich diskutieren?« Er hatte sich gesetzt und dazu seinen Mantel geöffnet. Als sie zu dem anderen Küchenschrank ging, um Zucker zu holen, denn sie wusste, dass er welchen brauchte, er war immer die süße Zunge von ihnen beiden gewesen, da roch sie ihn. Und der Duft entführte sie sofort wieder in die Zeit, in der sie mit ihm glücklich gewesen war. Sie schloss kurz die Augen und hielt sich am Schrank fest. Glück, seine Haare zu streicheln, seine Lippen in ihrem Nacken zu spüren, sein Lachen zu hören, wenn sie ihn neckte, seinen Atem, wenn er erregt war, und seine Finger an ihr, wenn er sie wollte. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nur nicht, ob sie das weiß. Oder er. Seine Hände lagen auf dem Tisch. Er hatte die Handschuhe ausgezogen und sie sah die blauen Adern unter der dünnen Haut, die mit Altersflecken übersät war. Ihre eigenen Hände waren rein und weiß, glatt und jung, so wie ihr Gesicht und alles an ihr. Obwohl sie im gleichen Jahr wie er geboren war und sie früher kurz nacheinander ihren Geburtstag gefeiert hatten. Er, sagte sie und zögerte, kochte das Wasser noch nicht, aber nichts erlöste sie. Er wird natürlich auch kommen. Ich bin bereit. Das klang fast drohend. Ist sie es auch? Es ist mein Recht. Aber wenn sie nicht will? Es ist vertraglich festgelegt. Warum bist du so grausam? Sie sah ihn an, er war hart. Seine Augen zwei dickschalige Nüsse, die das weiche Innere nicht preisgeben wollten. Ich bin nicht grausam. Ich will nur, dass sie die Wahl hat. Du reißt sie aus ihrem Leben. Daisy, ich diskutiere das nicht, sagte er scharf und der Wasserkessel pfiff grell dazu. Das ist so beschlossen worden und ich fordere das heute nur ein. Ich hatte einfach noch nicht damit gerechnet. Charles, sie ist noch ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Sie ist heute 18 Jahre alt geworden. Mit 18 ist man erwachsen und sie wird ein Jahr bei mir verbringen, so wie es abgemacht war. Daisy versuchte, ihm Zucker in die Tasse zu geben, scheiterte aber am unkontrollierbaren Zittern ihrer Finger. Sie legte den Löffel vor ihn, setzte sich und starrte auf die feinen Dampfschwaden, die von ihrem Tee aufstiegen. Du weißt, dass die Zeit in Fairy anders vergeht. Sie ist vielleicht... Daisy, ich bitte dich. Du brauchst mir keine Vorträge über Fairy zu halten. Ich weiß alles, was es objektiv zu wissen gibt. Die Feen sind aber nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Daisy konnte dazu nichts sagen. Er hatte ja recht. Die Ski waren anders. Sie logen nicht, aber ihre Wahrheiten waren von denen der Menschen verschieden. Das hatte sie schon oft zu spüren bekommen, mehr als einmal auch schmerzhaft. Dennoch war nichts so schmerzhaft wie dieser Tag heute, der nur ein Echo des Tages vor vielen Jahren war. Nichts konnte schlimmer sein als das, hatte sie stets gedacht. In Wirklichkeit war aber immer das Gegenwärtige das Allerschlimmste. Die Narbe der Vergangenheit schmerzte vielleicht noch, wenn man daran rieb oder der Mond daran zog, aber die offene Wunde, die jetzt blutete, drohte noch weiter aufzureißen und die war furchtbar. Sie hatte so oft über einen Ausweg gegrübelt, aber nie einen gefunden. Heute war Zahltag. Sie trank ihren Tee und er trank ebenfalls. Ein paar Mal öffnete Daisy ihren Mund, um etwas zu sagen, aber schloss ihn dann wieder. Die Katze sprang ihm auf den Schoß und schnurrte. Seine Hände streichelten das Tier sanft und Daisys Wunde brannte. Sie stellte das Porzellan ein bisschen zu hart in die Spüle. Es klirrte protestierend. Als sie die Tür öffnete, schien die Sonne. Daisy blinzelte. Ihr Garten hatte den Morgentau schon aufgesogen und nun atmete sie die reinen Gerüche. Den Rosmarin, welcher direkt neben der Tür wuchs, damit er die Wärme der Steinmauer genießen konnte. Den Lavendel, dessen lila Ähren fast auf dem Boden lagen. Den Thymian, der bis auf den Weg kroch, um ihre Schritte zu veredeln. Sie wartete nicht auf Charles, er würde ihr folgen. Als sie in den Äther trat, sah sie sich kurz um. Er kannte den Weg nicht so gut wie sie und sollte nah bei ihr gehen. Der Garten war eine Oase inmitten einer riesigen Stadt. Sie vergaß das oft, manchmal tagelang. Um sie herum wuchsen in den vergangenen Jahren Hochhäuser. Die 3 Meter hohe Steinmauer schützte sie nicht wirklich vor dem Lärm und dem Anblick. Und dennoch hatte Daisy oft das Gefühl, allein auf einem fremden Planeten zu sein. Sie war eingekreist von der Zukunft, aber egal, was man ihr bot, sie würde nie verkaufen. Nicht, solange sie lebte. Und man wollte sie auch nicht zwingen, da ihr Garten an eines der wenigen stabilen Portale nach Fairy grenzte. Niemand wollte sich den Zorn der Ski zuziehen, die von hier aus direkt in die Botschaft gelangten und immer wieder betonten, wie sehr sie die Schönheit des Gartens schätzten. Charles war ihr tatsächlich gefolgt und ging nun furchtlos an ihr vorbei in den Äther. Erst an der 2. Pforte blieb er stehen. Daisy legte die Hand auf die Klinke und wollte sie herunterdrücken, als er ihr eine Hand auf die Schulter legte. Sie schloss schnell die Augen, um nicht auf die Idee zu kommen, ihm ins Gesicht zu sehen. Du sollst wissen, ich liebe sie. Daisy, ich tue das nicht, um ihr Leid zu tun, aber sie muss die Wahl haben. Ich weiß, aber sie wird das nicht verstehen. Wie soll sie denn? Fragte er aufbrausend. Der Druck der Hand verschwand und Daisy öffnete die Augen. Er war so stark, so lebendig und so nah, dass sie das Gefühl hatte zu ersticken. Er konnte so widersprüchlich sein. Die eine Hand näherte, die andere zerstörte. Natürlich wird sie nicht verstehen. Wie könnte sie auch? Das ist unsere Verantwortung. Meine Verantwortung. Sie soll die Wahl haben. Ich will nicht, dass sie ihr Leben lang nur durch den Elfenflitter kennenlernt. Ich will nicht, dass sie sich vom Glamour und dem scheinbaren Reichtum täuschen lässt. Sie ist keine von ihnen. Und das werden sie ihr irgendwann sagen. Sie werden sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und sie ist nicht und sie ist mehr wert als das. Na, na, na. Ein bisschen mehr Zutrauen in unsere Treue könntest du schon haben, werter Charlie. Sie hatte ihn nicht kommen hören. Daisy erkannte die neue Stimme sofort. Sie sah Charles' Gesicht verfallen. Von der kurzen Zärtlichkeit, die der Leidenschaft gewichen war, zurück zu der Maske, mit der er angekommen war. Ich grüße dich, Angus, sagte er aber gefasst und verbeugte sich kurz. Aber du musst mir verzeihen, wenn ich auf die Treue der Ski keine noch so kleine Münze setze. Angus nickte und lachte. Dann zog er Daisy in eine kräftige Umarmung. Und es war, als würde man in eine Wiese voller Sommerblumen eingerollt, in einen erfrischenden Fluss getaucht oder als ob ein abendwarmer Wald einen willig aufnimmt und zur Ruhe wiegt. Angus gab sie nur ein klein wenig Frau, um ihr einen Kuss links und rechts auf die Wange zu geben und dann versuchte er, sie auf den Mund zu küssen, aber Daisy wandte sich ab. Es fiel ihr schwer. Angus war so herrlich wie ein Rennpferd, so geschmeidig wie ein Hirsch und so liebenswert wie ein anhänglicher Kater. Als ihm das erste Mal begegnet war, hatte sie versucht, seinen Anblick Charles zu erklären und festgestellt, dass die andersweltliche Schönheit der Ski nicht mit einfachen Worten zu beschreiben war. Wo ist sie? Du hältst dich doch hoffentlich an unser Abkommen. Eins nach dem anderen. Sei nicht so menschlich ungeduldig. Aha, okay. Bei mir steht noch was. Angus zog seine Weste über der breiten Brust zusammen. Er hatte eine Gänsehaut. Vermutlich war es in Fairy wärmer als hier. Du weißt ja sicher, dass wir uns an unsere Eide halten. Mir sind eure Eide völlig egal. Ich weiß, dass ich ein frisches Schriftstück habe, welches nach dem Abkommen von 1911 bindend ist. Die Ski müssen geleistete Verträge einhalten, und zwar nach unseren menschlichen Maßstäben, wenn der Vertrag auf dem Boden des Britischen Reiches unterzeichnet wurde. Charles klopfte auf seine Brusttasche, wo das Papier vermutlich steckte. Angus lächelte immer noch. Ja, genau. Lieber Charlie, alles wird so geschehen, wie du es willst, bis auf eine Ausnahme. Er zeigte theatralisch auf das Tor. Du wirst deine Isabelle abholen müssen. Daisy dachte schon, dass Charles sich weigern würde, als er sie überraschte und energisch durch den Bogen ging. Der Elf lachte und bot ihr den Arm. Sie hakte sich bei Angus unter und gemeinsam folgten sie ihrem Ehemann. Du konntest ihn also nicht davon überzeugen, dass es das Beste für seine Tochter wäre, bei uns zu bleiben? Ich konnte ihn noch nicht einmal davon überzeugen, dass es das Beste wäre, bei mir zu bleiben. Daisy hatte das leicht hingesagt, aber Angus blieb schlagartig stehen. Ihr seid getrennt? Schon lange. Er hat mir nie verziehen. Was? Wie dumm von ihm. Er fühlt sich getäuscht. Nicht nur von dir, auch von mir. Aber hast du ihm nicht erklären können? Er ist altmodisch. Und er hat ja recht. Gesagt. Es hätte nichts geändert, sagte Daisy selbstsicherer, als sie es empfand. Sie liefen jetzt schneller, bevor sich Charles an der Grenze verloren, dort, wo der grüne Nebel in den weißen überging. Erst hier betraten sie Fairy wirklich. Die Luft wurde wärmer, Daisy spürte den Wechsel deutlich. Was auch immer es war, einem Menschen fiel es hier schwerer, seine Gedanken klar zu halten. Fairy war irgendwie dichter und aufdringlicher. Alles war farbiger, intensiver und es schien, als ob ein unsichtbares Orchester das Geschehen mit passender Musik untermalte. Und dann teilte sich der Nebel und sie betraten ein Seeufer. Pappeln rauschten und Weiden kitzelten die Wasseroberfläche. Ein Boot landete soeben und die Insassen entstiegen ihm. Daisy erkannte ihre Tochter sofort, obwohl sie sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Isabel trug die Haare offen und der Wind spielte damit. Sie lief Hand in Hand mit einer jungen Ski die Böschung hoch. Kurz vor Charles ließ sie ihre Begleiterin los und musterte ihn mit einem Finger an den Lippen. Bist du es, Vater? Daisy blieb stehen, sie wollte die beiden nicht stören. Isabel war noch schöner geworden. Sie hatte die Grazie einer Birke und auch deren Farben. Ihre Haare waren überaus blond, ihre Haut hell und die Augen zeigten das gleiche Grünbraun wie die ihres Vaters. Nachdem Charles nur nickte, sich aber sonst nicht rührte, streckte seine Tochter ihre Arme aus und fiel ihm um den Hals. Daisy musste grinsen. Sie wusste, dass dieses Verhalten ihren Mann einerseits ärgern, andererseits unglaublich rühren würde. Sie hat ja eine Menge Verehrer. Wenn sie bliebe, könnte sie sicher in ein hohes Haus einheiraten. Daisy sah ihn verblüfft an. Dann schüttelte sie den Kopf. Das wird Charles' Absichten nicht ändern. Wir können ja mehr bieten, Menschenblume. Hör zu, Angus. Daisy war jetzt verärgert. Es schien ihr daher auch richtig, die Form seines Namens zu benutzen, die sie früher benutzt hatte. Früher, bevor... Ich bin zwar nicht immer einer Meinung mit meinem Mann, aber ich bin auch nicht auf deiner Seite. Ich habe versucht, jedes Für und Wider zu durchdenken. Aber es ist mir entglitten. So, wie mir alles entglitten ist. Mein Leben ist verpfuscht, weil ich mich zu sehr von Fairy habe einlullen lassen. Ich habe meinen Mann und mein Kind verloren, weil ich in den Nebeln die Zeit vergessen habe. Und ich sehe mich jeden Morgen im Spiegel an und denke, dass es falsch war. Ich bin genauso alt wie Charles und dennoch würde niemand annehmen, dass es 60 Jahre sind. Du bist doch wunderschön, sagte Angus und wollte sie in den Arm nehmen. Daisy wehrte ihn ab. Sie hatte das nicht immer getan. Es hatte Zeiten gegeben, da lag sie täglich in seinen Armen. Aber das war lange vorbei. Und es schien ihr, als sei sie auch damals eine andere gewesen. Im gewissen Sinne war das auch so. Ohne Angus hätte sie diese Zeit vermutlich nicht überlebt. Nicht alles in Fairy war lieblich und schön. So wie überall gab es auch hier Dunkelheit und die in ihr dreuenden Wesen. Es gab Dinge, die einem den Verstand während des Schlafes und manchmal auch im wachen Zustand wegfraßen. Nein, Angus hatte sie gerettet und geliebt, so wie sie eben liebten. Allumfassend leidenschaftlich und schnell verzehrend brennend. Als sie ihn endlich verlassen konnte und wieder zu ihrem Haus zurückgefunden hatte, da waren viele Jahre vergangen. Und sie war in dieser Zeit nicht gealtert. Die Erde hatte sich allerdings weitergedreht. Und so war sie nun eine Fremde in beiden Welten. Und egal wie sie es drehte und wendete, ihre Tochter wäre das ebenfalls. Oder etwa nicht? Sie hoffte, Isabel sähe es als Chance. Sie wünschte sich, sie könnte ihre Tochter begleiten und führen. Aber das würde Charles nicht zulassen. Heute wäre vielleicht das letzte Mal, dass sie die beiden sehen würde. Der Gedanke trieb ihr Tränen in die Augen. Sie rieb sich die Feuchtigkeit schnell weg, weil sie ihr Kind auf sich zukommen sah. Mutter, sagte Isabel warm und umarmte sie. Sie war so erwachsen, sie konnte ihr in die Augen sehen. Daisy drückte ihre Tochter vorsichtig, aber Isabel nahm nicht so viel Rücksicht. Ich freue mich, dass du auch gekommen bist. Es ist mir ein Bedürfnis. Daisy spürte ihre Tochter mit ihrem ganzen Körper. Isabel hatte ihre Haare geerbt, dick und gesund. Vielleicht sollte sie ihre auch wieder einmal im Wind fliegen lassen, statt seit Jahren den gleichen Zopf zu flechten und ihn unter einem Strohhut zu verstecken. Ich bin so gespannt auf die Welt der Menschen. Du bist ein Mensch. Sie wurde aber in Fairy gezeugt. Der Lebensfunke kam von hier. 12 Jahre reichen. Jetzt ist es genug. Sie muss unter ihresgleichen. Sie gehört so sehr zu uns wie zu euch. Ihr Aufenthalt hier war Notwendigkeit. Sie musste hier aufwachsen. Woher weiß ich, dass das nicht auch gelogen war? Charles wollte Isabel am Arm nehmen, aber sie wich zurück. Soll ich es noch einmal erklären? Ich will es nicht hören. Ich will es aber hören. Lass uns sprechen, bevor wir gehen. Angus nickte und klatschte knapp in die Hände. Ich bin die richtige Umgebung für eine Besprechung. Aus dem Nichts erschienen allerlei Gestalten, die im Handumdrehen einen Picknickplatz zauberten, der üppig mit Essen und Getränken ausgestattet war. Nach wenigen Minuten hatten sie ihr Werk getan und Angus bat alle, auf weichen Kissen und Decken Platz zu nehmen. Wie wunderbar! Eine kleine Feier zum Abschied ist doch genau das Richtige. Ich möchte mein Glas erheben auf Isabelle, die heute erwachsen wird. Lass uns das hinter uns bringen. Und falls ich das Gefühl habe, dass hier Tricks abzieht, dann wird euch die Strafe sicher sein. Warum sollte Angus tricksen? Weil... Lass es mich bitte erklären. Sie wartete, bis Charles tatsächlich den Mund schloss und Angus sich grinsend auf die Seite legte. Mein liebes Kind, ich erzähle dir nun, was vor 19 Jahren geschah. Charles, also dein Vater und ich, wir waren schon lange verheiratet und wir wünschten uns sehr, dass wir Eltern werden würden, aber es ergab sich nicht. Und als ich dann in unserem Garten die Pforte nach Fairy öffnete und wir hindurchgingen, passierte es. Du weißt es nicht mehr, aber für uns Sterbliche ist die Anderswelt unvergleichlich. Wenn du nach deinem Besuch jetzt in die Menschenwelt zurückkehrst, dann wirst du lange das Gefühl haben, mit einem Sack über dem Kopf zu leben. Fairy hat uns damals überwältigt. Wir liefen tagelang einfach nur herum und es war, als würden wir uns gleichzeitig neu kennenlernen. Wir liebten uns. Ich kenne mich damit aus, Mutter. Na gut. Also jedenfalls wurdest du in einer dieser Nächte gezeugt. Wir fanden aber vor deiner Geburt zurück und lebten die ersten 6 Jahre bei uns. Und wir dachten, du wärst ein ganz normales Kind. Aber dann musste ich deine Eltern aufklären, dass du das nicht bist. Du bist kein normaler Mensch. Wärst du zu diesem Zeitpunkt nicht zu uns zurück nach Fairy gekommen, dann wärst du gestorben. Warum? Daisy seufzte. Es war eine schlimme Zeit gewesen. Du wurdest sehr krank. Die Ärzte sagten, es sei weißes Blut. Sie gaben dir nur ein paar Wochen. Es gab keine Heilung. Wir Ski werden aber nicht krank. Wir altern nicht. Die Menschenwelt hat sich krank gemacht. Dein Körper gehört hierher. Wir haben dich gesund gemacht. Es brauchte nur dieses Land. Angus machte eine weite Geste und sah überaus selbstzufrieden aus. Und jetzt? Wenn ich jetzt zurückgehe, werde ich dann wieder krank? Charles hatte sich nicht gesetzt. Die steile Falte zwischen den Augenbrauen zeugte von seinem Missfallen. Nein, jetzt bist du stark genug und du wirst mitkommen, um deine Welt kennenzulernen. Warum bin ich kein normaler Mensch? Meine Eltern sind doch Menschen. Weil Fairy in dir ist. Fairy ist mehr als nur ein Land. Denke an Fairy als mein. Denke an die Schöpfung wie an einen See. An der Oberfläche ist er hell und klar. Viel Leben tummelt sich dort. Frösche, Fliegenlarven, Wasserläufe, Fische. Je tiefer du tauchst, desto dunkler und trüber wird das Wasser. Es wird kälter und schwerer. Dort leben andere Lebewesen, welche an diese Tiefe angepasst sind. Bevor du ganz an den Grund kommst, musst du durch Schlamm. Dieser Schlamm, das ist dann die Welt da draußen. Angus' Gesten waren weit ausholend und während er sprach, hatten tatsächlich einige Frösche Zustimmung gequakt. Der Ski lachte und machte eine Handbewegung und Wasser spritzte in einer Fontäne Meter hoch. Das Sonnenlicht brach sich und ein Regenbogen erschien. Du gehörst an die Oberfläche, da wurdest du gezeugt. Du brauchst das Licht und die Wärme. Am eisigen Grund bist du fehl am Platz. Daisy erinnerte sich an Angus' Fähigkeiten. Wasser war sein Element, er konnte ihm gebieten. Die Fontäne brach sich immer noch glitzernd und Fische sprangen nach den Lichtreflexen auf der Wasseroberfläche. So ein Blödsinn, es reicht. Isabel, du kommst jetzt mit mir. Verabschiede dich von deinen Freunden. Du wirst sie frühestens in einem Jahr wiedersehen. Einige der Ski, die bisher in respektvoller Entfernung geblieben waren, kamen nun näher und es flossen sogar Tränen. Daisy sah einen Jüngling am Stamm eines Baumes lehnen und scheinbar ungerührt zuschauen. Als Isabel ihn aber auf die Wange küsste und dann schnell weglief, blieb seine Hand noch lange in der Luft hängen, als wolle er sie zurückhalten. Charles ging voraus. Daisy folgte ihm mit Isabel an der einen und Angus an der anderen Seite. Ihr werdet es wahrscheinlich überhaupt nicht mitbekommen, dass ich weg bin. Angus sah geschockt aus. Mein Herz wird dich vermissen. So wie man die Sonne vermisst, wenn eine Wolke sie verlegt. Daisy war verwundert, dass Angus sich so ins Zeug legte. Er hatte keinen Grund, außer er hatte sie damals sehr verwöhnt, als sie in Fairy gewesen war. Die Ski liebten nicht so wie Menschen, aber Angus war etwas Besonderes. Er war nicht umsonst der Botschafter der Schi am königlichen Hof von George V., der sich seit 1912 die Regentschaft über Britannien mit der Schi Britke teilte. Diese herrschte von Fairy aus und Angus pendelte zwischen den Höfen hin und her. Die Tuatha de Dana und Dacta und Dana herrschten natürlich immer noch uneingeschränkt über Fairy, aber sie waren so weit im Inneren, dass sie keine Entscheidungen über die Grenzregionen treffen konnten und vermutlich auch nicht wollten. Die Welt der Menschen interessierte sie wenig. Und so war es durchaus möglich, dass Angus sich als so etwas wie Isabels zweiten Vater sah. Werde ich dich sehen? Du wirst ein Jahr lang keinen Kontakt haben. Isabel sah Daisy in stummem Entsetzen an, dann schniefte sie leise. Daisy legte ihr den Arm über die Schulter. Es wird schneller gehen, als du denkst. Er liebt dich. Er wird dich nicht leiden lassen. Es kommt mir aber gerade gar nicht wie Liebe vor. Liebe hat viele Gesichter. Sie kamen an die Grenze zwischen dem weißen und dem grünen Nebel. Isabel zögerte. Grüner Äther? Die Welt wird immer noch gebeutelt, aber dir kann er nicht schaden. Sie ging hindurch und selbst für Daisy war es, als habe man ihr ein Tuch über den Kopf gezogen. Ihr Garten schien grau und öde, die Zweige lustlos, die Kräuter ohne Duft. Das würde vergehen, das wusste sie, aber sie empfand Mitleid mit Isabel, die sich ständig über die Augen fuhr und schnell atmete. Einzig Angus wirkte immer noch irreal, farbenfroh und lebendig. Als Charles stehen blieb und sich umdrehte, war der Kontrast zwischen den Männern deutlicher denn je. Vater, eines möchte ich noch wissen. Warum hast du Mutter verlassen? Das geht dich nichts an. Isabel war so stur wie ihr Erzeuger. Ich gebe mich in deine Hände. Ich mache dir keine Szene, obwohl ich nach den Maßstäben deines Landes erwachsen bin. Ich verspreche, dich zu respektieren. Aber ich brauche diese Antwort. Charles Gesicht war versteinert. Daisy wusste, dass er nicht antworten würde. Er hat mich nicht verlassen, Kind. Ich habe ihn verlassen. In gewissem Sinn. Ich dachte... Als sie dich abholten nach Fairy und mir sagten, dass sie weit, weit ins Innere reisen würden, um dich zu heilen, da nahm ich noch an, ich würde es verkraften. Daisy zupfte an einem Busch Zitronenmelisse, der sich ihr unter die Finger drängte. Der Duft beruhigte sie ein wenig wie immer. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht mehr atmen, nicht mehr essen. Ich machte mir nur noch Sorgen um dich. Ich bin dann eines Nachts nach Fairy gelaufen, um bei dir zu sein, aber ich habe mich in den weißen Nebeln verirrt. Angus fand mich, als ich fast verhungert war. Er päppelte mich auf und ich blieb bei ihm, weil ich vergessen hatte, wer ich bin. Ich glaube, es war ein Schutzmechanismus, eine Kombination aus den grünen und weißen Nebeln. Und als ich mich wieder erinnerte, da brachte er mich zurück. Aber während ich jünger geworden war, lebte Charles weiter und alterte. Er konnte mir nicht verzeihen. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir damals das Haus in den Garten gelassen hat, als er ging. Sonst wärst du sofort wieder zurückgegangen. Wäre das so schlimm gewesen? Ihr Charles liebt? Legte sich die Hand über die Augen. Entschuldigung. Kein Problem. Ihr liebt euch noch. Verzeihe doch, Vater. Du hast keine Ahnung. Du denkst, ich wüsste nicht, was wahrscheinlich zwischen Angus und Mutter geschehen ist, aber Vater, sie war nicht sie selbst. Und Angus, nun, er ist, wie er ist. Er denkt, dass man alles mit Liebe entschuldigen kann. Angus zog betroffen die Augenbrauen hoch. Das ist das. Isabel beachtete ihn nicht. Ist sie nicht wegen dir zurückgekommen? Ich kann es erst jetzt ermessen, wo ich den Unterschied mit eigenen Sinnen spüre. Was das für sie bedeutete. Mutter muss dich sehr lieben, um mein Leben in Fairy aufzugeben. Ich liebe dich sehr, obwohl du mir fremd und unzugänglich erscheinst. Aber ich habe deine wahren Farben gesehen, die kann nämlich in Fairy niemand verbergen. Der Moment, als der Regenbogen auf dich schien, da erkannte ich dich. Du bist nicht so hart, wie du tust. Bitte, Vater, verzeih ihr doch. Das Leben ist so kurz. Schon jetzt spüre ich eine Last auf mir, wie ich sie nie in Fairy gefühlt habe. Aber ich will um deinetwillen alles über die Menschheit lernen. Ich will dich kennenlernen. Und ich will Zeit mit euch verbringen. Es würde mir auch alles so viel leichter machen, wenn ich euch beide hätte, um mich zu lieben und zu leiten. Charles schüttelte den Kopf. Er wollte gehen und streckte herrisch die Hand nach Isabel aus. Da trat Angus dazwischen. Ich bin Angus, Sohn des Dacta und der Flussfrau Brand und dadurch Angehöriger der Tuatha de Danann. Einer meiner Gaben ist das Sprechen der Wahrheit. Er machte eine Handbewegung und die graue Wolkendecke des Abendhimmels riss auf, um die untergehende Sonne zu enthüllen. Ich sage dir hier und jetzt, Charles Miller, Mann von Daisy Miller. Deine Frau hörte in dem Moment auf, bei mir zu liegen, als sie ihre Erinnerung wiedererwachte. Sie hielt es keinen Tag länger bei mir aus und verlangte sofort zurückgebracht zu werden. Sie liebt dich ehrlich und der einzige Schuldige in diesem Falle bin ich. Ich bin bereit, meine Schuld zu sühnen und dir das gleiche Alter zu geben, wie es deine Frau hat. Das Leben ist nur ein Tag und eine Nacht und ich stehe über der Zeit. Die Sonne kroch zurück an den Mittelpunkt des Himmels und brannte nun hell über ihnen. Angus sah Charles an und als dieser sich nicht regte, fasste er den Mann bei der Schulter und am Kopf. Äther und weißer Nebel waberten aus dem Boden und verhüllte die Gestalten. Die Sonne wanderte zurück auf den Horizont. Als sie wieder sichtbar wurden, war Charles nicht mehr alt. Angus ließ ihn los und verbeugte sich tief. Mach was draus, befahl er und ging dann ohne weitere Worte in den Äther. Die Sonne versank. Die drei Menschen standen im Garten, der sich auf die Nacht vorbereitete. Eine Grille zirpte und andere schlossen sich an. Der Lavendel gab noch einmal alles und die erste Nachtkerze öffnete ein gelbes Auge. Charles zog unsicher die Schultern hoch und Isabel nahm seine Hand. Dann nahm sie auch Daisys Hand und gemeinsam gingen sie in das Steinhaus. Aus den umliegenden Hochhäusern sahen viele Augenpaare zu. Jeder, der einen Partner hatte, kuschelte sich in dieser Nacht eng an diesen. Und wer keinen hatte, dachte darüber nach, was falsch gelaufen sein mochte. Nicht wenige klopften in den nächsten Tagen an die Tür des Steinhauses, um etwas aus dem kleinen Sortiment zu erwerben. Die meisten waren nur neugierig, ob der dunkle Mann noch da war. Und wenn sie dann den Brot oder die Marmelade auf ihre, den Honig oder die Marmelade auf ihre Brote schmierten, schauten sie erneut aus dem Fenster in den Garten und sahen die drei Hausbewohner Seite an Seite in den Beeten arbeiten. Und nach einigen Monaten konnte man den Mann und die Frau sogar manchmal Hand in Hand sehen. Mehr Spektakel gab es für die Neugierigen nicht. Alles andere blieb hinter den Mauern des alten Gebäudes. Aber alle fühlten sich seltsam belebt und schoben es auf die besonderen Gaben der Ski. Die Regentschaft der Ski in Britannien mag umstritten sein, aber die Regentschaft der Liebe im Haus an der Pforte war nicht wegzureden. Der Zauber der Anderswelt ist Fluch und Segen zugleich. Oh, ihr wart großartig. Immer gerne. War super, oder? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das Buch kann man natürlich bei mir am Stand erwerben. Ja.